Den Hintergrund meines Referates, den hat ja der Norbert schon erwähnt, das ist eben dieses Buchprojekt, das gerade in der Mache ist, beziehungsweise schon erscheinen wird im Dezember, unter dem Titel Shutdown. Und da habe ich eben einen Beitrag geschrieben zu dem zur Corona-Krise unter dem Titel Ein Virus stellt die Systemfrage. Und dieser Beitrag ist eben auch die Vorlage und der Rahmen und der Hintergrund dieses Referates jetzt. Allerdings versucht der Text ein Gesamtpanorama der Corona-Krise zu entwerfen. Und da also neben sozioökonomischen, psychologische Gesichtspunkte politische zu integrieren, das ist natürlich jetzt für ein Referat zu viel. Deswegen habe ich mich eigentlich auf drei Kernthesen beschränkt, die eher aus einer strukturtheoretischen Perspektive kommen, also den Gesamtprozess sich angucken, das Gesamtsystem. Die erste These ist folgende. Ich stelle erstmal die drei Thesen vor. Indem die kapitalistische Produktionsweise die Natur zerstört, fördert sie die Entstehung von Zoonosen. Die Wahrscheinlichkeit, dass neue Seuchen ausbrechen, liegt im heutigen Entwicklungsstadium des Kapitalismus deutlich als meinetwegen noch vor 50 Jahren. Das ist ein Block. Zweiter Block. Ökonomisierung, Privatisierung, wachsende soziale Ungleichheit, also die Entwicklungen, die letzten Jahrzehnte in dieser Gesellschaft gekennzeichnet haben, all diese Entwicklungen beeinträchtigen die Fähigkeit dieser Gesellschaft zur Pandemiebekämpfung entscheidend. Also der Kapitalismus quasi setzt das gesellschaftliche Immunsystem herab. Zur Bekämpfung so einer Pandemie. Das ist der zweite Block. Und der dritte Block. Noch nie gab es ein Wirtschaftssystem, das derart empfindlich auf den Ausbruch einer Seuche reagiert, wie der von der Finanzmarkt getragene Kapitalismus unserer Tage. Das sind so die drei Blöcke. Ja, ich fange einfach mit dem ersten an. Die Frage, wie dem aktuellen Corona-Erreger, der Sprung zum Menschen gelangen, der ist noch nicht abschließend geklärt. Ich bin Laie in Sachen Virologie und Biologie und hüte mich da natürlich, irgendwelche Spekulationen anzustellen. Allerdings lässt sich jetzt grob und unabhängig von dem Einzelfall Corona ein allgemeiner Trend angeben, der eigentlich auch jetzt in der Forschung relativ unstrittig ist. So sagt eben einer der Koryphäen der Corona-Forschung, der niederländische Virologe Peter Rothier, er gibt zu Protokoll, die Zahl der zoonotischen Viren, die vom Tier auf den Menschen überspringen, ist in den vergangenen 50 Jahren steil angestiegen. Ein paar haben es auch in die Schlagzeilen gebracht, zum Beispiel Ebola, HIV. Ja, diese Geschichte kann man auch begründen und die Ursachen dafür versuchen. Und die liegen eben im Naturverhältnis, also im Umgang mit der Natur, ganz eindeutig. Sie hat verschiedene Aspekte. Einen erwähnt zum Beispiel die Wissenschaftsjournalistin Sonja Saha. Die schreibt eben, durch die immer massivere Abholzung der Wälder und die wachsende Urbanisierung haben wir den Mikroben Wege geöffnet, den menschlichen Körper zu erreichen und sie entsprechend anzupassen. Hintergrund ist eben das Vordringen in die letzten Naturräume, also wo eine Nähe zum Tierreich aufkommt und zu Tierarten, mit denen man früher keinen größeren Kontakt hatte, die eben. Das gilt natürlich insbesondere für den globalen Süden und wo eben dann eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass da der Sprung von Krankheiten, die bisher unter Tieren zirkuliert sind, eben auf Menschen erfolgt. Das ist also ein zentrales Problem, ein Aspekt, der auch hier in den kapitalistischen Zentren eine Rolle spielt. Auch die Wahrscheinlichkeit von solchen Erkrankungen fördernd oder eben von Zoonosen, den Übergang von tierischen Krankheiten auf Menschen. Das ist die Massentierhaltung. Darauf verweist zum Beispiel auch eben dieser schon erwähnte niederländische Virologe Peter Rothier. Je mehr Tiere zusammen auf kleiner Fläche gehalten werden, desto leichter können Viren zirkulieren und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie früher oder später auf die Menschen überspringen. In dieser Hinsicht stellt die Massentierhaltung ein Risiko für die öffentliche Gesundheit dar. Wenn man sich das anschaut, dann bedeutet das natürlich, dass wir die Corona-Krise in der Hinsicht als eine Krise mit Ansage betrachten können. Also das ist eine Tendenz, die schon länger diskutiert wird, die auch bei den früheren SARS-Ausbrüchen 2002, 2003 schon mal kurz in der öffentlichen Diskussion war, aber da war das eben eine lokale Angelegenheit und ist dann auch wieder schnell ad acta gelegt worden. Aber es ist eigentlich ein Problem, was seit geraumer Zeit virulent ist und auch bekannt ist. Also es liegt nicht daran, dass um es polemisch zu formulieren, diese Pandemie ist in keiner Weise über die Menschheit gekommen, wie der Meteoriteneinschlag damals über die Dinosaurier, die zu ihrer Ausrottung geführt hat. Das ist eben Zutun des Menschen, es ist das Werk und es ist eine bestimmte Wirtschaftsweise, die eben dieses Überspringen von Tieren auf Menschen, von neuen Krankheiten fördert. Das ist also schon der erste Block und ein wesentlicher Gesichtspunkt. Zur zweiten These, baut darauf aus, es ist eben nicht nur die Entstehung von Zoonosen heute weltweit weit wahrscheinlicher als vor 50 Jahren. In dieser Zeit ist es auch viel wahrscheinlicher geworden, dass sich neue Infektionskrankheiten zu Pandemien auswachsen. Das liegt daran, dass die Weltgesellschaft gleich in mehrfacher Hinsicht sich in eine Richtung entwickelt hat, die für die Bekämpfung von Pandemien äußerst nachteilig ist. Der allerwichtigste Faktor, der da zu nennen wäre, das ist einfach die wachsende soziale Ungleichheit. Am ausgeprägtesten ist dieser Faktor und auch am pandemieträchtigsten natürlich in den Ländern des globalen Südens, wo eben in Kombination mit der Landflucht und der Bildung von Megacities eben Verhältnisse entstehen, wo Menschen sich auf engen Raum ballen unter hygienisch zweifelhaften Bedingungen. Und dann, wenn eben so eine Krankheit entsteht, da optimale Voraussetzungen vorhanden sind, um sich auch ausbreiten zu lassen. Das wird natürlich auch durch die Lebensbedingungen, und das ist ein zentrales Element eben der sozialen Ungleichheit, gefördert, dass eben gerade in Ländern der Dritten Welt große Bevölkerungsteile eben von der Hand in den Mund leben. Man denke an Wanderarbeiter in China oder eben auch in Indien, die eben dann auch, wenn so Maßnahmen getroffen werden, wie zur Pandemiebekämpfung, wie irgendwelche Ausgangssperren, schlicht und einfach vor dem Problem stehen, dass der Schutz des Lebens und die Maßnahmen, die dafür dann erlassen werden, kollidieren mit ihrer Existenzsicherung. Also die wunderbare Wahl dann vor ihren Augen sich stellt, riskiere ich eine Infektion oder habe ich kein Geld und verhungere, um es zuzuspitzen. dieses Dilemma hat am Beispiel ihrer Heimat die indische Schriftstellerin Arundhati Roy, ich weiß nicht, ob ich die richtig spreche, ich kenne die nur schriftlich, recht schön geschildert. Da lese ich mal eine Passage vor, die ist, ich glaube, in der Süddeutschen mal erschienen. Da geht es eben um die Folgen des Lockdowns in Indien, wie der eben da verkündet worden wurde im Frühjahr dieses Jahres und eben Indien einige 100 Millionen Menschen hat, die eben Wanderarbeiter sind und die eben dann vor dem Nichtssterben, dem Sozialen. Und was das dann eben ausgelöst hat, ich lese das einfach mal vor. Als Läden, Restaurants, Fabriken und die Bauindustrie geschlossen wurden, als die Reichen und die Mittelschichten sich in ihre umzäunten Kolonien zurückzogen, begannen unsere Städte und Megacities die Arbeiter auszuspucken. Die Wanderarbeiter sowie einen ungewollten Haufen. Viele, die von ihren Arbeitgebern oder Vermietern hinausgeworfen worden waren, Millionen verarmter, hungriger, durstiger Menschen, jung und alt, Männer, Frauen, Kinder, Kranke, Blinde, Behinderte, die keinen Ort mehr hatten ohne öffentliche Verkehrsmittel, machten sich auf einen langen Marsch nach Hause in die Dörfer. Sie wanderten über Tage, hunderte von Kilometern, einige starben auf dem Weg. Sie wussten, sie würden nach Hause kommen und möglicherweise langsam verhungern. Vielleicht wussten sie sogar, dass sie das Virus transportieren könnten, aber sie waren verzweifelt, weil sie. Wo war ich jetzt? Weil sie ihre Familien brauchten, ihre Eltern Schutz und Ehre, aber auch Nahrung. Während sie marschierten, wurden sie brutal geschlagen und gedemütigt von der Polizei, die die Ausgangssperre strikt durchsetzen sollte, getrieben von der Angst, dass die fliehende Bevölkerung das Virus in die Bevölkerung tragen wäre, schloss die Regierung die Landesgrenzen sogar für Fußgänger. Also ist natürlich eine recht dramatische Schilderung und wo die sozialen Grenzen eben auch der Durchsetzbarkeit dann von solchen Maßnahmen, wie Lockdown und Schutz der Bevölkerung sichtbar würden, also wo Existenzsicherung und der Schutz des Lebens einfach kollidieren miteinander. Und dementsprechend eben der Lockdown dann in Indien de facto nach einigen Wochen zusammengebrochen ist, einfach unter diesem Problemdruck, weil er nicht durchhaltbar war. Also wo eben die Länder des Nordens einen gewissen Spielraum haben, ist der eben unter solchen Bedingungen von vornherein gar nicht vorhanden. Die Folgen sind natürlich klar, dieser Entwicklung. Nach offiziellen Zahlen sind inzwischen in Indien 6 Millionen Menschen infiziert. Offiziell sind 100.000 gestorben. Es gibt aber auch aktuelle Schätzungen, die inzwischen von 130 Millionen Infizierten ausgehen und die Todesziffern als äußerst geschönt betrachten. Also was ich daran festmachen lasse, dass Indien merkwürdigerweise, obwohl es nicht unbedingt das beste Gesundheitssystem auf dieser Welt hat, eines der niedrigsten Sterbeziffern offiziell hat. Und das passt nicht so ganz zusammen. Das ist jetzt von unserer bornierten Metropolenperspektive aus betrachtetes Beispiel, das sehr zugespitzt ist. Bei uns oder in den Metropolenländern insgesamt sind die Verhältnisse natürlich nicht derart zugespitzt und katastrophal. Trotzdem gilt auch in den kapitalistischen Zentren eine simple Gleichung. Je ausgeprägter die soziale Ungleichheit, je weiter der Prozess sozialer Entsicherung fortgeschritten ist, umso schwieriger gestaltet sich die Pandemiebekämpfung. Wir haben also auch in den kapitalistischen Zentren dementsprechend ein extremes Gefälle, in dem genau das sich ausdrückt. Musterbeispiel wäre natürlich die USA, die ja auch nicht zufällig einen der Spitzenplätze belegt in Sachen Infektion und Sterbeziffern. Ist ein Land, wo eben viele Menschen ohne Lohnverzahlung über die Runden kommen müssen, wo 30 Millionen Menschen ohne Krankenversicherung sind und also ein Arztbesuch nicht unbedingt das naheliegendste ist. Das ist unter normalen Bedingungen schon birgt es sozialen Sprengstoff für die Betroffenen. Unter den Bedingungen eben einer Pandemie ist es eine gesamtgesellschaftliche Gefahr auch. Natürlich primär für die ärmeren Schichten, aber es schwappt natürlich auch in die reicheren Schichten über, in letzter Instanz. Auf niedrigerer Stufenleiter hat man dieses Problem der sozialen Ungleichheit und sozialen Entsicherung als Hemmnis der Pandemiebekämpfung natürlich auch in Deutschland oder Frankreich. Man denke nur an das Problem der Obdachlosen, wo also so eine Maßnahme wie Social Distancing sich eben an den Lebenswirklichkeiten bestimmter sozialer Gruppen bricht. Man denke da eben auch, das ist ein Punkt, und wo auch die Bereitschaft erstaunlich gering war, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Also zu diesem zentralen Punkt der sozialen Ungleichheit gehört natürlich auch das Problem der Verschwisterung von sozialer Diskriminierung mit rassistischer Diskriminierung, was sich auch in der Pandemie bemerkbar macht, also wo diese Zerklüftung an dieser Ausländer-Inländer-Problematik die Gesellschaften auch nicht nur spaltet, sondern auch die Pandemiebekämpfung sabotiert. Das schönste Beispiel, was ich gefunden habe, das ist Singapur. Singapur galt in Südostasien als in den ersten Wochen der Pandemie als einer der Musterknaben. Hatte also im März irgendwie nur 200 Infizierte zu verzeichnen. Und dann kam Mitte April plötzlich ein totaler Umschwung. Das Land hatte plötzlich die meisten Infizierten und Toten in der Region. Und das Geheimnis ist eigentlich ein relativ simples gewesen. In Singapur, Land mit insgesamt 5,6 Millionen Einwohnern, leben ungefähr 800.000 ausländische Arbeitnehmer, meistens aus den Nachbarländern, ohne denen nichts geht, die aber unter himmelschreienden Bedingungen leben, also zusammengepfercht in Massenunterkünften. Unter denen ist natürlich diese Pandemie besonders gut gediehen. Innerhalb kürzester Zeit waren drei Viertel aller Infizierten in Singapur Einwanderer. Ausländische Arbeitnehmer, die in die Massenquartieren untergebracht waren und entsprechend den zentralen Hotspot gebildet hatten in diesem Land und die ganze Bekämpfungsstrategie erstmal unterlaufen haben und zunichte gemacht. Derart himmelschreiend gehen die Infektionszahlen zwischen Menschen mit und ohne deutschen Pass hierzulande natürlich nicht auseinander. Das Grundmuster ist uns aber natürlich auch aus den hiesigen Verhältnissen bekannt. Man denke eben Stichwort Hotspot Tönnies, also die Rolle der Fleischindustrie, wo eben fast ausschließlich osteuropäische Lohnschlechter zu schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten müssen und dann meist auch in Massenunterkünften untergebracht waren, wo eben ab Mai kaum war der Lockdown irgendwie gelockert, eben diese Fleischindustrie die Rolle des neuen Hotspots gebildet hatte, eben dieser Tönnies-Skandal dann nur die Spitze des Eisberges war und dann ja sogar dazu geführt hat, dass die Bundesregierung zu einer längst überfälligen Maßnahme gegriffen hat und eben dieses System der Vertragsarbeit da versucht jetzt gesetzlich unterbinden will. Ja, das ist zentraler Punkt eben in diesem Kontext. Ich denke, der wichtigste überhaupt, also soziale Ungleichheit und als eine Frage der Pandemieförderung, also wo diese Frage der Pandemie sich vermittelt mit der sozialen Frage. Das kann man übrigens auch, weil ich gerade bei den Unterschieden war zwischen Menschen ohne und deutschen Pass und rassistischer Ausgrenzung, natürlich festmachen an der Entwicklung in den USA. Da hat man auch das Phänomen, dass die in den schwarzen Communities der Virus wesentlich weiter verbreitet ist als in den weißen Communities, also in den Vorstädten. Da hat man auch sehr ausgeprägt soziale Komponente, die natürlich das Gesamtgeschehen auf einem hohen Niveau hält. Das war also der eine Komplex, der von Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten, der so ein Treibhausklima schafft für die Ausbreitung von Pandemien und das Auswachsen dann von Zoonosen zu Pandemien. Das weitere Komplex, der natürlich auch eine ganz grundsätzliche Entwicklung darstellt der letzten Jahrzehnte, das ist das Problem der Ökonomisierung und Privatisierung. Das betrifft zunächst mal das Gesundheitswesen und auch dort wieder mehrfacher Hinsicht. Das fängt bereits an, ich bin jetzt noch gar nicht bei der Krankenversorgung, sondern erstmal bei der Ausrichtung der medizinischen Forschung und Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen. 2018 gaben die führenden Pharmaunternehmen der Welt einen Rekordbetrag von 180 Milliarden Dollar für Forschung aus. Der riesige privatwirtschaftlich orientierte Wissenschaftsapparat beschäftigt sich so gut wie ausschließlich nach der Suche nach Wirkstoffen gegen Zivilisationskrankheiten wie Herz- und Kreislaufleiden oder Krebs, Infektionskrankheiten werden insgesamt wie Malaria werden stiefmütterlich behandelt und mit der Erforschung möglicher künftiger Seuchen lässt sich kein rechtes Geschäft machen. Das ist eben für die privatwirtschaftliche Forschung wenig attraktiv und unterbleibt im Wesentlichen. Forschung in dieser Richtung finden in erster Linie dann eben wenn überhaupt, dann von staatlicher Seite statt. Das ist, da will ich nochmal diesen Virologen zu Wort kommen lassen, den ich vorher schon erwähnt hatte, diesen Routier. Der hat eben sich mit der Corona-Forschung beschäftigt und berichtet eben, wir schlagen insbesondere mit eben diesem SARS-Virus und er berichtet, wir schlagen uns jetzt mit einem Virus herum, das genetisch zu 78% mit dem SARS-Virus identisch ist. Also dem SARS-Virus, was 2003 schon ausgebrochen war. Bis vor kurzem haben wir noch vergeblich versucht, Geld für die Erforschung von Impfstoffen und Therapien gegen das SARS-Virus zu bekommen. Also da hat man das Problem eben dieser Ausrichtung, dieser Forschung auf eben Verwertbares, was sich als Ware darstellt. Und da fällt eben die Forschung für Seuchenprophylaxe nicht runter. Die fällt durch einen betriebswirtschaftlichen Loch, Rost. Das zur Vorgeschichte. Also die Forschung, die ist jetzt natürlich angelaufen und dieses Desinteresse mit dem Ausbruch der Pandemie ins Gegenteil umgeschlagen. Nach dem Kaltstart ist jetzt natürlich hektische Forschung angesagt. Das ist klar, weil eben die Firma, die als erste mit einem Corona-Impfstoff aufwarten wird, die verdient sich eine goldene Nase. Der Warncharakter, der bleibt aber jetzt trotzdem ein Problem, was auch den Fortgang der Forschung angeht. Der Hintergrund ist nichts weiter als das Patentrecht. Also dass natürlich es darum geht, dass sich da eine Diskrepanz zeigt zwischen dem in Standpunkt der Menschheit oder was eben für die Menschheit gut wäre. Da wäre das Ziel relativ einfach. So schnell wie möglich müsste ein Impfstoff entwickelt werden. Das betriebswirtschaftliche Interesse impfstoffentwickelnder Unternehmen besteht allerdings darin, als erster über die Ziellinie zu gehen, weil auf diesem Markt natürlich die Regel herrscht, wer winner takes it all. Also wer zuerst über die Ziellinie geht, macht das große Geschäft und die anderen schauen in die Röhre. Und das die eigentlich notwendige Kooperation über Grenzen hinweg, Betriebsgrenzen hinweg und der Austausch von Wissen und die freie Verfügbarkeit von Wissen, die beißen sich mit den betriebswirtschaftlichen Interessen. Das wird natürlich von interessierter Seite runtergespielt. Man macht auf kooperationsbereit. Aber die Praxis schaut sicherlich anders aus. Also wir haben da eben einen Zielkonflikt zwischen einer betriebswirtschaftlichen Logik und eben dem, was stofflich sinnlich für 7 Milliarden oder 8 Milliarden Menschen sinnvoll wäre. Um bei dem Problem der Impfstoffentwicklung zu bleiben, kommt natürlich hinzu, dass selbst wenn die Ziellinie mal überquert ist, damit nicht alle Probleme sich in Luft auflösen. Es geht dann ja auch um eine ausreichende und schnelle Versorgung und auch die kollidiert wieder mit dem Patentrecht. Also interessanterweise hat die Bundesregierung in der Richtung auch schon Gesetzesmaßnahmen im März ergriffen. Die hat nämlich sich die gesetzliche Möglichkeit geschaffen, Zwangslizenzen einzuräumen. Also sprich, Firmen zu zwingen, andere Firmen auch produzieren zu lassen, also die Kapazitäten dann mitzunutzen. Das ist aber natürlich vermutlich nur innerhalb Deutschlands oder zumindest innerhalb des europäischen Raums durchsetzbar. Ist aber zumindest interessant, dass dieses Problem offenbar so virulent ist, dass selbst unsere Regierung da aktiv schon geworden ist. Die allerdings als ein Land, was über große Pharmakapazitäten verfügt, dann natürlich auch in einer relativ privilegierten Position ist. Also andere Länder, die haben gar nicht die Möglichkeit dazu. Und das, worauf es ankäme, nach der Einführung eines Impfstoffs, falls es sowas mal gibt, eine ausreichende und schnelle Versorgung der Weltbevölkerung, kollidiert dann auch wieder mit eben Patentrechten und Lizenzrechten und sprich übersetzt mit der betriebswirtschaftlichen Logik. Das wirft auch seine Schatten von Anfang an voraus. Also es herrscht auch so eine Art Impfstoffnationalismus, wo die Regierungen sich schon einkaufen bei Pharmakonzernen, denen Geld für Forschung überlassen und die bezuschussen mit der Auflage, dass sie dann privilegierten Zugang bekommen. Vor allem die USA unter Trump, niemanden würde das jetzt überraschen, ist in der Hinsicht Vorreiter, die da mit einigen europäischen Konzernen schon so Abkommen geschlossen haben. Das ist auch ein Aspekt dieser Kollision eben von Warenform jetzt auf dieser Ebene der Impfstoffentwicklung mit denen eigentlich für die Bekämpfung dieser Pandemie gebotenen. Bei den Stichworten Ökonomisierung und Privatisierung denkt jeder im Kontext Gesundheitswesen natürlich primär an die Krankenversorgung. Das ist auch zu Recht. Auch was das angeht, haben wir eben ein massives Problem, das sich im Grundansatz nicht so sehr unterscheidet von anderen gesellschaftlichen Infrastrukturen wie Schienenverkehr, Telekommunikation und Stromversorgung. Wir haben es immer damit zu tun, dass da eigentlich vom stofflichen Inhalt, also der stoffliche Inhalt einer sicheren Versorgung mit diesen Gütern, immer Reserven für Notfälle und für Belastungsspitzen voraussetzt. Also eine Haltung von Ressourcen, die momentan und im Normalbetrieb nicht unbedingt zum Einsatz kommen, nicht gebraucht werden. Und demgegenüber gebietet die betriebswirtschaftliche Logik die optimale Auslastung des investierten Kapitals, also die Minimierung jedweder Reserven. Reserven sind so klein wie irgend möglich zu halten. Bei der Stromversorgung führt es zu periodischen Stromausfällen. Im Gesundheitswesen hat es andere Folgen. Aber das Grundproblem ist eben ähnlich. Betriebswirtschaftlich optimal ist es, wenn der ganze Apparat schon im Normalbetrieb möglichst auf Anschlag gefahren wird. Und der ganze Apparat, das sind im Gesundheitswesen natürlich primär die dort Beschäftigten, also die Pflegekräfte. Das ist ja auch ein Problem, was vor Corona und der Ausbruch der Pandemie schon diskutiert wurde, unter dem Stichwort Pflegenotstand, was natürlich dann durch so eine Zusatzbelastung, die eine ganz andere Qualität noch einmal bekommt. Also wo eben zusätzliche Kapazitäten gebraucht würden und dann die aber möglicherweise nicht vorhanden sind oder eben abgebaut wurden. Wir haben kurz vor Corona hat unser Gesundheitsminister noch Reden gehalten, wo es darum ging, die Krankenhauskapazitäten zu verkleinern, die in Deutschland zugegebenermaßen weit über den europäischen Durchschnitt liegen. Also da kommen. Und dieser Prozess, das ist eben, macht dann eben auch einen Unterschied in der Pandemie und in der Pandemiebewältigung aus. Dieser Prozess der Ökonomisierung, der hat zwar alle kapitalistischen Kernstaaten erfasst, ist allerdings in unterschiedlichem Maße abgeschlossen und ausgeprägt. Und wenn man sich die Entwicklung in Deutschland anschaut, dann profitiert Deutschland natürlich schlichterdings von seiner Nachzüglerrolle in diesem Prozess. Ein Land wie Italien hat auch deswegen eben eine derart viele Corona-Tote zu beklagen gehabt. Und dort ist die Versorgung auch deswegen zusammengebrochen, weil schlicht und einfach seit 2010, seit dem letzten großen Krisenschub, dort eben das Krankenhauswesen dem Rotstift zum Opfer gefallen ist und eben radikal zusammengestrichen wurde. Zu diesem Komplex Ökonomisierungs gehört natürlich auch die Verschlankung des Staates. Das betrifft auch die für die Daseinsvorsorge zuständigen Stellen und Behörden. In Sachen Pandemie haben dann natürlich die Gesundheitsämter, die in Deutschland kommunal organisiert sind, eine Schlüsselrolle gehabt. Die sind eben in den letzten Jahrzehnten auch personell und technisch recht stiefmütterlich behandelt worden. Und das hat sich in der Pandemie natürlich auch gerecht. Man denke an die Dauer, bis Menschen Testergebnisse gekriegt haben, was sehr viel mit der technischen Ausstattung eben der Gesundheitsämter zu tun hat, was auch ein Teil eben dieser Ökonomisierung ist, wenn da Ergebnisse noch per Fax übermittelt werden. Und ähnliche Anachronismen, die aber eben zu einem schlanken Staat offenbar gut zu Gesichte stehen. Das ist zentraler Punkt auch eben, dieses Problem der Ökonomisierung. Ich hatte noch eine dritte These und die ist lautete, es gab noch nie ein Wirtschaftssystem, das derart empfindlich auf pandemiebedingte Einschränkungen des Wirtschaftslebens reagiert, wie das von der Finanzmarktdynamik getragenen Kapitalismus unserer Tage. Diese hohe Empfindlichkeit oder mangelnde Resilienz, möchte ich erläutern, indem ich erstmal zwei Vergleiche treffe. Der erste Vergleich ist ein simples Gedankenexperiment. Und wir versetzen uns mal für einen kurzen Moment in eine Welt, in der die Diktatur der Ware nicht mehr existieren würde und die einfach, wo Reichtumsproduktion stoffliche Reichtumsproduktion heißt und nicht abstrakte Reichtumsproduktion. Welche Wirkung hätte ein Shutdown in der Gesellschaft, die so orientiert würde? Der Alltag wäre natürlich behindert und eingeschränkt. Also die Lebensqualität wäre nicht dieselbe. Das versteht sich von alleine, weil eben bestimmte Aktivitäten wegfallen. Auswirkungen auf die Produktion von Gütern, die würde sich allerdings in Grenzen halten. Die Wirkung 1 wäre, der Gesundheitssektor braucht mehr Ressourcen und mehr Men bzw. Womanpower. Das wäre eine Wirkung. Die zweite Wirkung wäre, ich bin jetzt eben rein auf der stofflichen Ebene, es wird die Produktion durch einen Shutdown in bestimmten Bereichen unterbrochen und es wird aber damit nur die Neuproduktion von Gütern unterbrochen. Es wird nichts zerstört oder vernichtet. Das ist ja auch heute so, also auf der stofflichen Ebene, wenn die Gastwirtschaften schließen, dann bleibt zwar die Küche kalt, die Küche ist aber nicht kaputt und zerstört. Und die Köchin verliert ihre Fähigkeiten nicht und der Kellner auch nicht, wenn sie mal 4 Wochen Pause machen. Die können danach das Ding wieder hochfahren und alles geht den Gang wie vorher auch. Und diese Unterbrechung von stofflicher Produktion, die betrifft natürlich auch nur die unmittelbar betroffenen Branchen und auch eben nur für die Geltungsdauer von Restriktionen. Also das sind alles überschaubare Folgen. Der zweite Vergleich, den ich hier ranziehen wollte, das ist vielleicht auch an der Grenze des guten Geschmacks. Das ist ein Vergleich mit großen Katastrophen im 20. Jahrhundert, die mit einer enormen Zerstörung von Reichtumsproduktion verbunden waren. Ich nehme einfach mal den Zweiten Weltkrieg. Da hat ein Land wie die USA Kriegskosten, von ihr veranschlagt, unter Historikern von zu heutigen Preisen 4 Billionen Dollar oder in Euro umgerechnet 3,3 Billionen Euro zu heutigen Preisen. Man kann sich zusammenreimen, was sich hinter diesen Ziffern verbirgt. Waren einige Jahre lang ein großer Teil der Wirtschaft statt mit der Produktion nützlicher Dinge, mit Zerstörung, mit Waffenproduktion und so weiter beschäftigt. Millionen Menschen sind in den Krieg gezogen, statt in irgendeiner Form sich an der Reichtumsproduktion zu betätigen. Es sind Güter zerstört worden, es sind eben Menschen getötet worden, selbst die werden ja in der kapitalistischen Gesellschaft in Geld umgerechnet. Und das erklärt dann so eine Summe von 3,3 Billionen zu heutigen Preisen Dollar, Euro für die USA. Die Kosten, und jetzt sind wir bei der Corona-Pandemie, die sind heute noch nicht abzusehen. Insofern kann man jetzt nur grobe Vergleichsziffern uns suchen. Aber nach einer Studie der Deutschen Bank kostet allein die im Frühjahr ergriffenen Maßnahmen hier in Deutschland, ich rede nur von Deutschland, den Staat, den Deutschen, 1,9 Billionen Euro. Das ist also erklecklicher Betrag, und in dieser Rechnung tauchen die geldpolitischen Maßnahmen der EZB noch nicht auf. Also die EZB ist ja hat extra Fonds eingerichtet, Pandemic Emergency Purchase Program, in Höhe von inzwischen 1,35 Billionen Euro, wo sie Unternehmensaktien aufkauft, um eben die Aktienkurse zu stützen. Das taucht hier noch nicht auf in den 1,9 Billionen. Jetzt haben wir einen interessanten Befund. Offenbar sind für das System des abstrakten Reichtums oder für die kapitalistische Wirtschaft ein paar Wochen Lockdown ungefähr genauso verheerend wie früher ganze Weltkriege. Das ist erstmal bemerkenswert. Eins ist klar. Beim Zweiten Weltkrieg verbargen sich hinter den Kriegskosten im Wesentlichen stoffliche Zerstörungen und eben die Verschleuderung von Ressourcen für kriegerische Zwecke, die für was anderes dann nicht mehr zur Verfügung standen. Die enormen Kosten des Lockdowns, die sind aber anders zu erklären. Sie lassen sich daraus eben nicht erklären, weil, das hatte ich ja mit meinem ersten Beispiel eigentlich schon Vergleich sagen wollen. Die stoffliche Zerstörung haben nicht stattgefunden. Also die Gastronomie, die schließt, die Häuser stehen noch, und die Fähigkeiten der dort Beschäftigten sind nach 2 Monaten Schließung noch immer erhalten. Das ist auf der stofflichen Ebene nur eine Unterbrechung, keine Zerstörung. Also wie kommen diese enormen Kosten zustande, über die ja weitgehend Einigkeit herrscht, und eben auch die Befürchtung, dass hier immer in eine große Wirtschaftskrise rein steuert, die verursacht ist eben oder ausgelöst durch diese Corona-Pandemie. Ich bleibe jetzt erstmal auf einer ganz grundsätzlichen Ebene. Eine was eben wirklich einen gravierenden Unterschied macht. Stoffliche Reichtumsproduktion kann man einfach unterbrechen und später wieder aufnehmen. Also eine Maschine runterfahren und wieder anfahren, eine Arbeitskraft nach Hause schicken und wiederholen. Beim Kapital bedeutet Unterbrechung immer schon Vernichtung von Reichtum. Auf der einzelbetrieblichen Ebene ist es klar, für den Gastronomen laufen alle Kosten weiter. Die Miete und was weiß ich, was an Fixkosten besteht. Es ist also von dem Standpunkt Kapital vernichtet und es müssen irgendwo Reserven da sein, um sie wieder aufzunehmen. Aber das gilt eben auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Wir haben hier das Problem, dass Unterbrechung, und ich rede jetzt nur von den Real, also von der sogenannten Realwirtschaft, für die bedeutet Unterbrechung Vernichtung von Kapital und damit von abstrakten Reichtum. Das ist die eine Dimension, die diesen Umfang miterklärt. Die zweite Dimension, da komme ich auf eins meiner Lieblingsthemen, das ist eben die Tatsache, dass wir in einer Phase des Kapitalismus leben, wo die Bildung von fiktivem Kapital in Gestalt eben von Aktienkapitalisierung, von Kreditanhäufungen, von Anleihen eine zentrale Rolle für den gesamten Akkumulationsprozess spielen. Dieser Bereich, der, wo Zukunftserwartungen kapitalisiert werden, also Aussichten auf künftige Gewinne, der reagiert noch einmal besonders empfindlich auf das Verschwinden solcher Perspektiven. Und das macht eben auch mit die Sprengkraft aus. Also wir haben eben nicht nur das Problem, dass das sogenannte Realkapital einen Entwertungsprozess durchmacht oder eben einen Vernichtungsprozess, sondern dass eben auch das Finanzkapital extrem gefährdet ist durch eben diese eingetrübten Perspektiven. Also nur zum Vergleich die letzte große Finanzkrise 2010, die wurde ausgelöst durch einen Vorgang, der eigentlich relativ läppisch war. Die Immobilienpreise in den USA sind gefallen. Also ein Vorgang in einem einzelnen Land, in einem bestimmten Sektor der Wirtschaft. Und über die Verkettungszusammenhänge, über eben diese Kredite und Verbriefung von Krediten, ist aus diesem kleinen, relativ überschaubaren Problem oder begrenzten Problem ein Riesenproblem für den gesamten Bankensektor geworden. Jetzt haben wir natürlich als Auslöser mit dieser Corona-Krise ganz andere Dimensionen schon von realwirtschaftlichen Rückschlag. Also da sind eben ganze Branchen betroffen und dementsprechend eben auch eine unglaublich offensive Geldpolitik, also wo eben dieser drohende Absturz eben auch versucht wird aufzufangen und zu verhindern und bisher auch erfolgreich verhindert wurde, indem eben die Zentralbanken Geld schöpfen, wie die Weltmeister, also sprich fiktives Kapital und eben dieses durch die Zentralbanken geschöpfte fiktive Kapital des diesen Laden noch am Laufen hält und eben diese Entwertungsbewegung verhindert. Also das ist eine zentrales Problem, wo eben auch nur nach wie vor das nicht ausgestanden ist, sondern im Gegenteil die eigentliche Bewährungsprobe erst kommt. Man kann da überhaupt davon sprechen, wenn man sich die ökonomischen Wirkungen anschaut von dieser Corona-Pandemie, dass die die indirekten Wirkungen, die schwierigeren sind. Ich habe in dem Text, in dem Buchtext die Metapher des Tsunamis genommen. Ein Tsunami ist ja eine Naturkatastrophe, die auch sich von anderen unterscheidet. Also beim Erdbeben findet die Zerstörung im Epizentrum statt, also dort, wo eben die das Zentrum der Erschütterung ist, und nimmt nach außen weiter ab, und eben im Zerstörung fällt an im Augenblick dieses Erdbebens. Beim Tsunami hat man zeitlich und räumlich Versetzungen. Die Zerstörungen, die fallen eben an einer fernen Küstenlinie an, und mit Stundenverzögerung. Und die Kosten oder die Wirkung der Pandemie auf das System des abstrakten Reichtums, das hat eine ähnliche Struktur. Was wirklich marginal ist und eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, das sind die direkten Kosten. Also was weiß ich jetzt, die Mehraufwand für Krankenhäuser und so weiter. Das sieht man übrigens auch an der Struktur dieser Rettungspakete oder der Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat. Also das sind irgendwie 1%, glaube ich, unter 1% von den 1 Billion, die sie damals eben den Kreditrahmen erweitert haben, den Staatskredit für Corona-Hilfe, entfällt auf Aufgaben, die eben mit der direkten Bekämpfung zu tun haben. Alles andere ist schon, sind schon vermittelte Aufgaben. Und die Wirkungen, die sind verkettende Wirkungen. Das ist auch nicht einfach nur der Wegfall der betroffenen Branchen, sondern es ist die Wirkung dieses Wegfalls herrscht auf andere Branchen. Also um ein Beispiel zu machen, wenn der Tourismus einknickt, dann bedeutet das eben nicht nur für die Gastronomie ein Problem, das bedeutet und die Reiseunternehmer, das betrifft auch die Airlines und mit hinter den Airlines eben die Produzenten von Flugzeugen. Das ist so die eine Verkettungslinie, also wo eben die großen Schäden oder die Summe eben über die Rückwirkungen auf abgeleitete und nicht in den direkt von Restriktionen betroffenen Bereichen erfolgen. Und die zweite und die Ebene, auf der Rückwirkung ist, ist eben die schon angesprochene Welt des fiktiven Kapitals. Also wenn wir was auch schon durch die Presse ging, eine Pleitewelle haben, wo eben Unternehmen in größeren Umfang Konkurs anmelden müssten und ihre Kredite nicht mehr bedienen, dann würde das eben auch aufs Bankensystem zurückschlagen. Das gilt natürlich für alle Länder, aber selbst für relativ solide, also Italien, Spanien braucht man, ist klar, da war das Bankensystem eh schon vor Corona kippelig. Das gilt aber auch für Deutschland. Also es gab Schätzungen vom Sparkassenverband, wo wenn Corona milde ausläuft, also ohne zweite Welle, dass 6% der Kreditinstitute deutschen Kreditinstitute in die Schieflage kommen. Und bei einer zweiten Welle 25%. Also wo dann aber eben dann so ein Einbrechen des Bankensektors eben auch wieder die Wirtschaft als insgesamt treffen würde und da entsprechende Wirkungen zeitigt. Also wo auch diese Maßnahmen verständlich werden, die immensen Geldschöpfungsaktionen und diese gewaltige Steigerung der Verschuldung, der Staatsverschuldung, um eben da im Vorfeld zu versuchen, gegenzusteuern.